50 languages. 81. 81. Vergangenheit 1. Vergangenheit 1. Schreiben. Schreiben. Er schrieb einen Brief. Er schrieb einen Brief. Und sie schrieb eine Karte. Und sie schrieb eine Karte. Lesen. Lesen. Er las eine Illustrierte. Er las eine Illustrierte. Und sie las ein Buch. Und sie las ein Buch. Nehmen. Nehmen. Er nahm eine Zigarette. Er nahm eine Zigarette. Sie nahm ein Stück Schokolade. Sie nahm ein Stück Schokolade. Er war untreu, aber sie war treu. Er war untreu, aber sie war treu. Er war faul, aber sie war fleißig. Er war faul, aber sie war fleißig. Er war arm, aber sie war reich. Er war arm, aber sie war reich. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. Er hatte kein Glück, sondern Pech. Er hatte kein Glück, sondern Pech. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.